Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist ein bisschen alles anders als geplant. Wir sind nicht im Fernsehen, weil es eine Sondersendung anlässlich des Todes von Regine Hildebrand gab. Deshalb machen wir auch nicht das Thema, was wir gestern vorgestellt haben, was ich gestern vorgestellt habe. Ich stand in den Schlagzeilen, das ist nicht das Hauptthema heute. Sondern wir machen das Talkradio auf. Es gibt eine freie Telefon-Talkshow-Nacht. Und ich freue mich ganz einfach auf eure Anrufe, egal zu welchem Thema, egal über welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Peter ist der erste Anrufer, 42 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ich rufe dir aus Kaplinfort an. Ja. Es war ja ursprünglich zu deinem geplanten Thema. Ja. Und zwar stand ich auch in den Schlagzeilen. Du standst auch in den Schlagzeilen? Warum? Ja, das ist einige Jahre her. Da wurde mal bei einer, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen kann, die Firma wurde auch genannt damals in den Schlagzeilen. Ja, dann sag's. Ja, das war die Firma Judith Packard in Böblingen. Aha. Da wurden dann über 5 Monate lang wurden da Computerchips geklaut, kann man sagen. Es waren also Speicherplatinen. Mhm. Und ich gehörte später dann zu dem Hehlerring. Zu dem Hehlerring? Ja, Das waren also die Leute, die das alles verkauft haben. Ich war sogar komischerweise nur ein kleines Licht, habe dann aber einen großen Einblick bekommen. Es fing eigentlich damit an, dass der Haupthehler mich eigentlich mal ansprach, weil er Rechnungen ausgestellt haben wollte für eine Ware. Aber wie wird man so einfach von einem Hehler angesprochen? Warst du schon irgendwie in diesem Milieu? Nee, da war ich nicht drin. Was hast du beruflich gemacht damals? Ja, ich war damals praktisch beruflich in dem Computerbereich. Ja. Ich habe also aber nicht in dieser Firma tätig? Nein, ich war nicht in dieser Firma tätig. Ich war selbstständig und habe hier auch aus meinem Heimatort aus, habe ich also Dienstleistungen angeboten. Aber dennoch seltsam, dass man dann von einem Kriminellen angesprochen wird, hier willst du nicht, könntest du nicht und so weiter. Tja, das Seltsame war, das wusste ich nicht, dass der Kriminelle das so macht. Ach so, verstehe. Der hat im Prinzip hat er nur einen Strohmann gebraucht. Man kann auch sagen, einen kleinen Doofen, ja, der für ihn die ganzen Sachen dann macht. Das hast du dann also auch gemacht, ohne anfänglich zu wissen, was da genau hintersteckt? Ja, der hat mir auch so hoch und heilig die Einkaufsrechnung noch versprochen. Mhm. Er hatte nur gesagt, weil er kein Gewerbe hat und er könnte mir dann gegen eine Provision von ein paar Prozent ein gutes Geschäft anbieten. Gut, das ist wahrscheinlich ein großes Ding und ein bisschen kompliziert auch zu erklären. Also es ging um Chips, um Computerchips. Ja, das waren diese... Sind die so wertvoll? Ist da sowas Dolles, die irgendwie zu vertickern? Um die damalige Zeit waren diese Memory-Chips, also diese Speicher, die man auch als SIMs kennt, waren sehr viel wert. Also heute kriegt man ja 64 Megabyte für ein Apfel und Ei, aber früher war das richtig ein Bereich, der in über 1000 Mark ging. Ja, nur damit ich mir einen und die Zuhörer auch sich eine Vorstellung machen können von dem Ausmaß dieses Verbrechens, dieses Betruges, um wie viel Geld ging es da letztendlich? Also laut Angaben der Geschädigten wurden insgesamt 35 Millionen wurden da entwendet, also im Wert von 35 Millionen Mark. 35 Millionen Mark? Ja, das kam also fast dem Postraub von England. Ja, jetzt wird es mir schon ein bisschen klarer. Oder ich bin schon interessierter, was du erzählst. 35 Millionen Mark, ist ja Wahnsinn. Und du gehörtest zu dem Hehlerring, wie dann diese Chips irgendwie weiter verkauft wurden, oder? Ja, anfangs ging es ja nur um die Rechnung, weil ich ja ein Gewerbe hatte in dem Bereich. Mhm. Aber da ich ja auch Elektrotechniker bin und speziell in diesem Bereich, hat er mich natürlich auch mal gefragt, ob man denn die Dinger von den Platinen, die wurden sogar von den Original HP Memory Boards abgelötet. Mhm. Und da habe ich ihm noch aus der Schweiz so ein Heißluftgerät für besorgt. Und wann wusstest du denn, dass es hier um eine kriminelle Geschichte geht? Das war leider schon, nachdem ich die letzte Rechnung ausgestellt habe. Ah ja, das heißt, du hast die meiste Zeit im besten Wissen und Gewissen gehandelt, oder? Ja. Ehrlich? Ja. Und wie viel Kohle hast du denn dafür bekommen? Ja, ich war so ungefähr mit 250.000 Mark mit allen Umstandern dabei. Auch nicht schlecht, ne? Ja, die hat er mir wohl auch da nach und nach für alles Mögliche, da hat er sich dann Geld geliehen von mir wieder, weil er nicht zurückgezahlt hat, weil er wohl angeblich nichts Bares hatte und hat mir so nach und nach aus der Tasche gezogen. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung von diesen ganzen Geschäften, aber wurdest du denn nicht dennoch ein bisschen misstrauisch, dass du das ist, geht das hier alles mit rechten Dingen zu oder hast du wirklich geglaubt, dass es alles seriös? Anfangs ja. Aber wenn der was erzählt von Rechnungen ausstellen und so? Ja. Und nachher habe ich dann in der ganzen Sache so tief drin gesteckt, dass ich dann auch richtig, wie kann man sagen, echte Angst hatte, da auszusteigen. Ja. Weil ich habe gedacht, da steigen mir wahrscheinlich ein paar Leute aufs Dach und dass ich dann hinterher auch nicht mehr aufstehe. Wie ist es denn alles aufgeflogen? Ja, das Ganze ist dadurch aufgeflogen, unser Kunde in Bayern, der war dann auch in so einem kleinen beschaulichen Dorf südlich von München. Ja. Der hat natürlich dann nicht locker lassen können und hat das dann an eine andere Firma ohne abzulöten weiterverkauft. Aha. Da war da noch das Logo drauf. Aha. Und zufällig arbeitete in der Firma einer der Mitarbeiter, die früher im Vertrieb von HP gewesen sind. Aha. Also es ist dann zufällig aufgeflogen. Ja, er kannte dann die Platinchen wieder und hat dann so über so ein paar Ecken rumgehört, dass die Sachen dann da wohl auch weggekommen sind und das auch nicht in kleinen Stückzahlen. Und ist dann die Polizei dir auf die Spur gekommen oder hast du dich gestellt? Die kamen zuerst zu mir. Ich habe mich noch nicht mal getraut, mich zu stellen. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, heute weiß ich, hätte ich mich gestellt, hätten die mich auch in Schutzhaft genommen oder in Zeugenschutzprogramm oder sonst was. Also du bereust es, dass du dich nicht gestellt hast? Ja, das bereue ich heute ganz schwer. Dann hätte ich nämlich wahrscheinlich viel weniger gekriegt. Wie viel hast du bekommen? Na, ich habe 30 Monate bekommen. Ja. Ein Drittel davon auf Bewährung. Mhm. Die Bewährungszeit habe ich jetzt auch ganz glücklich hinter mich gebracht. Mhm. Und naja, ich kann also wirklich sagen, ich bereue die Sache. Mhm. Und was ich dabei sagen muss, in meinem Heimatort, alle Leute sind eigentlich sehr loyal zu mir. Keiner diskriminiert mich gar nicht. Ist das wahr? Also das wäre jetzt, um zurückzukommen auf unser Thema, ich stand in den Schlagzeilen, ist ja, was wir geplant hatten für heute. Du warst dann wahrscheinlich schlagartig bekannt wie ein bunter Hund bei euch in der Umgebung. Zumindest im Heimatort. Im Heimatort, ja, das meine ich, ja. Das stand in der Zeitung groß und man hat dich nicht geschnitten? Nee, keiner hat mich eigentlich geschnitten. Mhm. Also bisher nicht, dass ich jemals gewusst hätte. Und ich bin da auch allen Leuten wirklich dankbar drüber. Das waren auch Leute, die haben mir Briefe geschrieben, während ich in Untersuchungshaft war. Mhm. Also ich kann mich auf dem Weg auch bei allen bedanken, die das wirklich getan haben, die mir moralisch da die Stange gehalten haben. Das ist wirklich eine schöne Sache, dass also auch jetzt der Wiedereinstieg, ich sag mal, ins normale Leben dann auch wieder gelingt, ne, oder gelungen ist. Das Einzige, was ich, Arbeitsplatz kann ich wahrscheinlich vergessen. Ja. Das ist erstmal, wahrscheinlich werde ich durch den Zivilprozess, der geht schon mittlerweile in eine zweite Instanz beim Landesarbeitsgericht in Stuttgart, ne? Mhm. Und jetzt ist sogar am 13. Dezember da wieder ein Termin und da werde ich wahrscheinlich so eine Schadensersatzklage haben, dass ich da wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Beine komme. Das heißt, um was für eine Summe könnte es sich handeln, die du dann zahlen musst? Ja, also es handelt sich in der Klageschrift um so ein paar Millionchen, die dann alle Beteiligten natürlich gesamtschuldnerisch. Mhm. Und da ist ja noch wirklich eine Schweinerei gelaufen. Der Hauptdieb von allen bei HP, der hat sich mit 50.000 Mark freigekauft. Mhm. In einem Vergleich. Mhm. Und den benennen die Kläger jetzt auch noch als Zeugen. Ja, das sind immer solche Sachen, die ich auch nicht verstehe, wie sowas möglich ist vor deutschen Gerichten. Das ist ein Rätsel. Da kann ich nur sagen, dass da fehlen mir die Worte, wie es zu sowas kommt. Mhm. 50.000 Mal freigekauft und schwuppdiwupp ist ein Zeuge. Das ist ja unglaublich. Also, ich frage mich, und ich glaube noch nicht mal, dass er die 50.000 Mal selbst bezahlt hat. Mhm. Peter stand in den Schlagzeilen mit einer heftigen Geschichte. Um so viel Millionen Mark ging es. Ja. Aber mit einem blauen Auge davongekommen. Ne? Ja, strafrechtlich ja. Ja, strafrechtlich. Zivilrechtlich, da kommt jetzt noch wahrscheinlich ein ganz dicker Hammer auf. Das glaube ich, ja. Dennoch, auch dafür alles Gute. Und vielleicht schaffst du es ja doch irgendwie rauszukommen. Mit Blessuren vielleicht, aber irgendwie. Ja. Vielleicht kriege ich ja auch nochmal einen Vergleich hin. Ich weiß es nicht. Also ich. Wollen wir es hoffen? Für mich steht es in den Sternen. Also ja. Da es ja so kurz bevorsteht, ich bin da wirklich jetzt schon nervös. Toi, toi, toi, Peter. Ja. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute danke. Für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Jo, bis tschüss. Dann. Tschüss. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich anrufen, kostenfrei anrufen oder auch kostenfrei faxen unter 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Marion. Marion ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Marion, um was geht's? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe den Erzeuger meiner Tochter verprügelt. Also den Vater deiner Tochter, deinen ehemaligen Mann oder Geliebten? Meine damalige Beziehung. Damalige Beziehung, hast du verprügelt? Ja. Wie lange seid ihr getrennt? Genau genommen habe ich ihn während der Schwangerschaft rausgeschmissen. Aha. Dann hatten wir die ersten 18 Monate keinen Kontakt, weil er das Kind nicht sehen wollte. Mhm. Dann hatten wir zwischenzeitlich mal, also nach diesen 18 Monaten, 2 Jahre Kontakt, dem Kind zuliebe. Dann hat er den Kontakt wieder abgebrochen bis 97. Mhm. 97 starb dann seine Mutter. Mhm. Meine Tochter ist seine einzige lebende Verwandte und auch die einzige, die er mehr oder weniger in Anführungszeichen noch hat, mhm. weil er als Mensch absolut ein Schwein ist. Mhm. Und ich habe dann, als seine Mutter gestorben ist, ihm seine Tochter wieder geschenkt. Wie, die Tochter wieder geschenkt? Ja, er hatte ja niemanden. Er stand ja ganz alleine. Er hatte keine Freunde, er hatte keine ja. Familie, er hatte niemanden. Ja, aber was heißt die Tochter wieder geschenkt? Ich habe zu ihm gesagt, ich möchte es mehr oder weniger versuchen. Er soll sich als Vater beweisen. Mhm. Er kann sich unserem Leben etwas anschließen. Ah, ja. Was er dann, in Form von überschwänglichen, müsste zu sagen, er ist vermögend. Ja, also diese Geschichte war 1997, als du ihm diese Hand gereicht hast, quasi. Ja. Mhm. Wann hast du ihn denn verprügelt? Vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen. Was hat er denn angestellt? Es ist im Laufe der Zeit einiges zusammengekommen. Er hat sich meiner Tochter gegenüber die letzte Zeit, also wie gesagt, benommen wie ein Schwein. Meine Tochter wurde vor 8 Wochen am Bein operiert. Die hat sich das Bein gebrochen. Wie alt ist denn die Tochter mittlerweile? Meine Tochter ist 12. Ja. Hat sich das Bein gebrochen, war im Krankenhaus. Ich habe dann über meine Mutter Bescheid sagen lassen, dass seine Tochter im Krankenhaus ist. Er kam dann nach dem Anruf 4-5 Stunden später an. So nach dem Motto, ja, hallo, ich bin der Größte, hier bin ich, ich zeig, dass ich Vater bin, ich zeig, dass ich da bin. Mhm. Er hat ihr kein Blümchen mitgebracht, keine Schokolade, nicht. Mhm. Das Einzige, was er macht, dass meine Tochter ein bisschen rumgezickt hat in der Klinik. Er hat ihr Vorwürfe gemacht, er hat mir Vorwürfe gemacht, mhm. er hat in der Klinik... Also da ist viel Missmut entstanden, das merke ich schon. Sag mal jetzt ganz genau, was geschehen ist, dass du ausgeklinkt bist und ihm eine gescheuert hast oder ihn sogar verprügelt hast. Ja, er hat meine Tochter mehr oder weniger gezwungen zu einem Gespräch, weil angeblich sich meine Tochter fehlverhalten hat. Mhm. Da hat er sie gezwungen zu einem Gespräch bei meiner Mutter in der Wohnung, hat dann angefangen, meine Tochter zu beschimpfen, hat angefangen, mich zu beschimpfen. Mhm. Ich bin dann aufgestanden, weil ich gesagt habe, er soll die Wohnung meiner Mutter verlassen. Mhm. Meine Mutter hat nichts dergleichen getan momentan. Er hat dann absolut provozierend weiter geschimpft und hat über mich Lügen erzählt. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und habe ihm eine gescheuert. Wie? Wohin? Mit der Hand ins Gesicht? Mit der flachen Hand ins Gesicht, dass seine Brille geflogen ist. Oh. Bist du eine starke Frau? Also körperlich? Sagen wir mal so, ich war eine starke Frau. Ich hatte ein Bewachungsunternehmen. Oh. Oh, ho, ho. Ich habe früher sehr viel Kampfsport gemacht. Oh. Ja, dann warst du nicht eine starke Frau. Dann bist du immer noch mit 40 Jahren eine starke Frau. Und er ist ein kleines... Körperlich vielleicht, psychisch nicht mehr. Gut, das mein, ich meine jetzt erstmal körperlich. Und er ist ein kleines Würstchen, eine kleine Brillenschlange, oder? Nein, also er ist 2 Köpfe größer. Er ist fast 1,90 Meter mit 220, 230 Kilo. Aber er ist nicht trainiert? Genau genommen, er ist ein fetter Sack. So, da hast du natürlich die besten Chancen. Hast ihm volle Kanne einen ins Gesicht geschlagen. Mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin sprang er auf. Ja. Ging auf mich los. Ja. Und dann hat er eben sein Fett weggekriegt. Das Blöde war eigentlich nur, dass meine Mutter dazwischen gegangen ist und dass meine Tochter 2 Meter weiter stand. Was heißt denn, dann hat er sein Fett weggekriegt? Was hast du genau gemacht? Ja, ich habe ihn verprügelt. Wenn meine Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich schlimm für ihn ausgegangen. Was heißt genau verprügelt? Ich habe ihm etliches an Horn ausgerissen. Lag der auf dem Boden? Nein, noch nicht, weil meine Mutter ja dazwischen war. Mhm. Du hast ihn mit Faustschlägen traktiert oder hast du irgendwie... Mit Fäusten, mit den Beinen. Ja, und hast irgendwelche Kunstgriffe wahrscheinlich angewandt aus dem Kampfsport? Oder? So weit kam es nicht. Ich war mehr oder weniger, ich war in die Ecke gedrängt, mhm. hab noch auf ihn eingeprügelt und meine Mutter stand dazwischen und ich musste aufpassen, dass er meiner Mutter keine mit abgibt. Ach so. Deswegen konnte ich nicht so, wie ich wollte. Mhm. Muss ehrlich sagen, andererseits bin ich ganz froh, dass meine Mutter dazwischen gegangen ist. Vielleicht hat die Schlimmes verhindert. Höchstwahrscheinlich ja. Was, du kennst dich? Was hättest du gemacht, wenn die Mutter nicht da gewesen wäre? Es wäre möglich gewesen, dass ich ihn getötet hätte. So in der Wut warst du? Ja. So viel Hass hattest du? Und du hättest das auch gekonnt aufgrund deiner... Ich hätte ihn töten können, ja. Weil er sich nicht wehren konnte und er nicht trainiert ist und nicht beweglich und flexibel und sowas. Genau. Mhm. Das Schöne eigentlich an der ganzen Sache ist das, dass ich Gewalt mehr als alles andere verabscheue. Warum bist du da dann so durchgedreht? Er muss dich dann ja ungeheuer provozieren. Ich kann es heute, also jetzt in dem Moment, nicht mehr genau sagen, warum. Es waren Bemerkungen, die er meiner Tochter an den Kopf geschmissen hat. Sag mal eine Bemerkung als Beispiel, wenn du dich erinnern kannst. Und da war es wirklich, ich hoffe nur, dass du nie so wirst wie deine Mutter. Deine Mutter ist eine Kriminelle, deine Mutter ist sonst irgendwas. Mhm. Nun war das ja alles in Anwesenheit auch deiner Tochter, ne? Ja. Das war ja nun auch eine peinliche Situation letztendlich für euch beide, ne? Dass das so eskaliert ist vor eurem Kind. Meine Tochter hat im Nachhinein zu mir gesagt, Mami, das war das einzige Richtige, was du jemals in deinem Leben gemacht hast. Ja. Er hat 40 Jahre lang nie von irgendjemand Bestrafung bekommen für das, was er allen anderen Menschen angetan hat. Wie hat sich denn dann die Situation aufgelöst? Die Mutter ist dazwischen gegangen, du hast dich ein bisschen beruhigt. Meine Tochter ist dann mittlerweile rausgelaufen gewesen, die ist weggelaufen auf ihren Krücken. Und ist er auch gegangen? Ich habe dann von ihm abgelassen und er hat dann die Wohnung verlassen. Ah ja. Das ist jetzt ein paar Wochen her, sagst du? Ja. Hat er dich angezeigt? Ist irgendwas passiert? Bis dazu nicht, nein. Bis dazu nicht. Kann auch sein, dass er es nicht macht, ne? Ich denke nicht, weil ich hab mir dabei das Handgelenk gebrochen, also wenn, dann würde Anzeige oder Aussage gegen Aussage stehen. Es würde meinerseits eine Anzeige gemacht werden. Mhm. So, somit ist das Tischtuch aber endgültig zerrissen zwischen euch beiden, ne? Oder? Ja, das Tischtuch zwischen uns beiden war noch nie das Beste. Also das war immer schon angerissen. Aber jetzt ich habe ihn während der Schwangerschaft rausgeschmissen, weil er gemeint hat, ich soll das Kind abtreiben lassen. Ja, ja. Aber jetzt gibt es eben gar keinen Kontakt mehr und vermutlich auch keinen Kontakt mehr zwischen ihm und dem Kind, oder? Meine Tochter ist auf dem Standpunkt, sie will ihn nicht sehen. Er will sie sowieso nicht sehen, er zahlt nicht mehr regelmäßigen Unterhalt. Ja, ja. Also du bist handgreiflich geworden. Bereust du es? Einerseits ja. Mhm. Wie gesagt, weil ich verabscheue Gewalt mehr als alles andere und ich habe damals, also vor 5 Jahren, meine Firma verloren durch Gewalt, weil ich fast zu Tode geprügelt worden bin. Mhm. Und Aggression ist was er die letzten Wochen in mir so weit provoziert hat, dass ich mich einfach nicht mehr in der Gewalt hatte. Mhm. Aber ein schönes Beispiel auch wieder dafür, dass man eben mit Gewalt und Aggression solche Konflikte überhaupt nicht lösen kann. Ne? Es verhärtet alles nur noch. Nee, es geht auch nicht. Ja. Es geht auch nicht. Und wie gesagt, meine Tochter hat die Situation so weit verkraftet, dass sie sagt, Mami, du hattest recht. Mhm. Das ist auch schon mal ganz gut, finde ich. Ich hoffe, dass sowas nicht wieder passiert. Und dass sich nicht irgend so eine Sache eskaliert, auch in dir. Ich muss sagen, sowas passiert mir nach außen hin mit Sicherheit nicht mehr. Ja. Das, was mir in letzter Zeit wieder öfter passiert, ich richtige Aggressionen gegen mich selbst. Mhm. Möchtest du ein Wort vielleicht, ein paar Sätze mit meiner Psychologin noch reden? Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, nein. Das ist ein klares Wort. Ehrlich gesagt, nein, weil ich sage, ich muss da selber durch. Okay. Und ich merke schon, dass du eine starke Frau bist und mit klaren Prinzipien. Aber du grüßt bitte deine Tochter herzlich von mir. Morgen früh. Morgen früh. Ganz genau. Alles Gute, Marion. Ich bedanke mich. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Agathe, 20 Jahre alt. Nee, wo ist sie? Hier. Hallo. Ich bin da. Hallo, Agathe. Ist das dein richtiger Name? Ja, das ist mein richtiger Name. Das ist ungewöhnlich für eine junge Frau, ne? Ja, meine Eltern hatten sie mir mal irgendwann mal gegeben, keine Ahnung. Also die Eltern von meinem Papa, die hatten damals mal ein Kind gehabt und das ist dann gestorben und das hieß Agathe. Ich bin ja ein Freund der alten Namen. Insofern gefällt mir dieser Name auch sehr gut, Agathe. Bist also mir gefällt er absolut nicht, nicht, weil ich werde nämlich gehänselt. Ehrlich? Ja. Aber es ist doch wieder so ein bisschen auch in Mode gekommen, dass man gerade die alten Namen wieder auffrischt. Franz und Elfriede und was es alles so gibt. Maria. Maria ist auch ein alter Name. Also ich würde mein Kind ganz bestimmt nicht Agathe nennen. Aha. Also wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm. Aber deshalb hast du gar nicht angerufen, um über deinen Namen zu reden. Nein, habe ich nicht. Sondern? Sondern, also das sollte normalerweise zu deinem normalen Thema sein. Aha. Weil ich hatte vor einem Jahr ungefähr, da war ich 19, habe ich mit meinem Bruder und einem Kollegen, habe ich eine Videothek ausgeraubt. Oho. Ja, also das war, weil wir hatten kein Geld und uns ging es total dreckig und da hat ein Kollege von uns in der Videothek gearbeitet, aha, da wo wir, also aus dem Dorf, da wo wir waren. Aha. Und ja, und dann meinte er dann so, ja, mir geht's auch nicht so gut, obwohl ich arbeite und wir könnten doch mal ein Ding drehen. Aha. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, hat Agathe gesagt, warum nicht? Ja, also nicht nur ich alleine, also mein Bruder hat ja mit mir dann geredet und so und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Also was anderes fällt mir nicht mehr ein. Ich habe alles versucht mit Arbeit und keine Ahnung. Aber du hast vorher nichts Kriminelles gemacht? Doch, hatte ich auch schon. Also auch ich hatte nur Schlägereien und all sowas, aber so. Ja, auch eine starke Frau. Ja, so ungefähr. Ja. So, dann habt ihr drei Hübschen oder auch nicht Hübschen. Ihr drei Starken habt dann entschieden, wir rauben jetzt diese Videothek aus. Ja, genau. Was habt ihr da ausgeraubt? Die Filme oder nur die Kasse? Die Kasse, Filme, auch Videos, also diese Spiele, mhm, für PlayStation und, mhm, die PlayStation selber, also die PlayStation, genau. Also im Prinzip alles, was man in der alles, Videothek findet. Alles, was wir in der Finger gekriegt haben. Nachts seid ihr eingebrochen da? Ja, genau, kurz vor Ladenschluss. Mhm. Im Wert, wie hoch war der Wert, den ihr da mit habt gehen lassen? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie lange habt ihr gesessen und ausgeräumt? Oh, das ging eigentlich ziemlich schnell. Ja? Wir haben, glaube ich, 20 Minuten haben wir gebraucht, um alles ins Auto zu packen. Und dann, was habt ihr mit der ganzen Ware gemacht? Dann haben wir, also einen Teil davon haben wir im Wald versteckt, mhm, und den anderen Teil haben wir bei mir in eine Wohnung gebraucht. Wie viel Bargeld war da? An Bargeld waren nur 2500 Mark da drin. Ja. So, dann muss man ja solche Sachen dann auch verkaufen. Das kam ja gar nicht mal dazu. Dazu kam es gar nicht. Dazu. Wie ging es denn dann weiter? Das heißt, man hat euch erwischt. Nicht, also, aber als erstes hat dann mein Kollege dann bei der Polizei angerufen, hat dann angegeben, dass er beklaut wurde, also dass ein Überfall gewesen ist. Also der Kollege, dem die Videothek gehört, oder was? Genau, das, mhm, hatten wir auch so abgesprochen, ja. So, und dann hat er natürlich erstmal erzählt, dass dann zwei Männer reinkamen und dass er dann, also dass er hinten irgendwo im Lager war und ja, und dann hat der, als er dann wieder kam, dass wir dann irgendwo aufgesprungen sind, dann mit Pistolen. Mhm. Und ja, und dann, dass wir den dann bedroht haben und dass wir dann angefangen haben, die Sachen in Taschen zu packen. Also wir müssen nochmal ganz klar sagen, das ist vielleicht am Anfang nicht richtig gut rübergekommen, dass dieser Betreiber oder der in der Videothek arbeitet, das war mit ein Komplize, genau, von euch, ne? Mhm. Der war ein Kumpel, mhm, von uns. Ja. Mhm. Und der war ja auch derjenige, der eigentlich den Plan hatte. Mhm, aber dem gehörte die nicht und der arbeitete nur da. Der arbeitete, mhm, nur da. Mhm. Dem gehörte das nicht, ja. Und dann hatten wir dann in den Taschen, das war ja weggegangen, und dann in den Taschen, in einer Tasche waren eine Kreditkarte, keine Ahnung, was das genau war. Also ich weiß bis jetzt noch nicht, was das genau war. Da war der Name von demjenigen drinne, der da gearbeitet hat. Mhm. Und ja, und dann ist die Polizei gleich zu ihm gegangen und hat ihn auch verhaftet. Und er hat sich dann verplappert und hat dann den Namen von meinem Bruder angegeben. Mhm. Und derzeitig hat mein Bruder bei mir gewohnt. Ich sag nochmal, in welcher Tasche war diese Kreditkarte? In der Tasche von dem Kumpel, von der in der Videothek gearbeitet hat. Da war eine Kreditkarte von wem? Von dem Kumpel, also der in der, also von dem anderen, der mit uns mitgemacht hatte. Aha. Nicht von meinem Bruder, sondern von dem Kumpel. Da wurde man misstrauisch. Genau. Verstehe ich zwar nicht so ganz, aber ich nehme es jetzt mal so hin. Ja, weil, mhm, wenn die Tasche nämlich, also, weil das war ja so, das war ja die Tasche von ihm. Mhm. Und er hatte ja selber angerufen, mhm, und hatte ja die Anzeige, okay, ja gemacht. Okay, es ist dann durch diese Kriterien rausgekommen, müssen wir jetzt auch nicht so ganz im Detail erklären. Ja, es ist dann alles ins Laufen gekommen, er hat sich verplappert Und somit war das dann alles auf dem Tisch, dass auch Agathe ebenfalls dabei war. Ja, bei mir haben sie ja dann die ganzen Sachen gefunden. Ja. So, und dann hatten sie ja versucht, mich auch da rauszuhalten, hat aber alles nicht geklappt. Mhm. Und dann sind wir auch, das kam auch in eine Zeitung, also in diese Dorfzeitung und alles. Insofern warst du dann auch in den Schlagzeilen? Genau. Ja. Zu was bist du verurteilt worden und seid ihr verurteilt? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Du warst ein halbes Jahr im Knast? Genau. Im Jugendknast? Ja. Und die anderen beiden? Die anderen beiden sind richtig in, was nochmal? Mein Gott, ich vergesse mal diesen Namen, weil er so heftig ist. Richtig im Knast. Gewesen. Im richtigen Knast. Wie lange waren die? Die waren 3 Jahre jeweils. 3 Jahre. Genau. Die sind aber jetzt dann noch im Knast, ne? Oder wie lange? Ja, die sind noch drin. Die sind noch drin. Du hast gesagt vor 2 Jahren, ne? Wenn ich mich recht erinnere. War das so? Nee, vor einem Jahr. Die müssen jetzt noch 2 Jahre so. Noch drin bleiben. Ja, also was sagst du zu der Sache? Bereust du das? Irgendwo ja, irgendwo nein, weil irgendwo ist das eine Erfahrung. Muss ich echt sagen, weil irgendwo, weiß ich nicht, ist es so eine Erfahrung, dass ich sagen kann, also, wenn mir das passieren würde, würde ich ganz anders reagieren. Wie, wenn es dir passiert? Ist es dir doch passiert? Nein, wenn mir das passieren würde, dass man mich berauben würde. Ach so. Weil ich war ja selber Täterin und ich weiß so ungefähr, wie sich so eine verhält. Also daher müsste ich, wie ich mich selber verhalten müsste. Also wie ich drauf bin. Wie würdest du dich denn? Aber wie würdest du dich denn verhalten? Also ich würde ruhig bleiben und den Leuten das geben, was sie wollen. Gut, aber darum ging es ja gar nicht. Da war ja niemand in der Nacht. Also ja, das war's. Aber wenn da jemand gewesen wäre, ich glaube... Ja gut, wenn. Ja. Bist du sicher, nach dem, was jetzt passiert ist und nach der Erfahrung, dass dir so etwas nicht wieder passiert? Ja, ich glaube schon. Nee, also weil die Zeit im Knast war ziemlich hart. Mhm. Weil das ist nicht sehr leicht für eine Frau. Mhm. Weil die... Also ich wurde da drinnen zusammengeschlagen, da bin ich noch härter geworden wie normal, aber... Von wem wurdest du zusammengeschlagen? Von den anderen Frauen, die da drinnen waren. Ja, ja. Was machst denn du? Du bist 20 Jahre alt. Gehst du irgendeiner Tätigkeit nach? Hast du eine Lehre gemacht oder jobbst du oder was machst du? Nein, ich habe keine Lehre gemacht. Also ich arbeite momentan nicht. Warum nicht? Ich arbeite nicht. Sobald ich dann mit dem Thema ankomme, sagen sie gleich, du kannst gehen. Mhm. Und das ist irgendwo auch normal. Also ich bin jetzt auch von dem Dorf weggezogen, ja. Weil es war total heftig. Also ich konnte nicht mal auf der Straße, gar nichts. Wie weit bist du jetzt weg? Ich? Ungefähr 50 Kilometer. Ja, das ist auch nicht so weit. Aber gut, man wird die Nase rümpfen, aber du musst natürlich jetzt immer und immer und immer wieder neue Versuche unternehmen und neue Anläufe, bis du auf einen Arbeitgeber stößt, der sagt, okay, ich gebe der Agathe eine Chance, auch wenn sie schon mal Scheiße gebaut hat. Ne? Du kannst dich jetzt nicht darin zurücklehnen und es dir bequem machen nach dem Motto, die wollen mich auch nicht. Ja, das werde ich auch versuchen. Ja. Ich will ja arbeiten. Ja. Weil irgendwo bereue ich es ja auch, weil das ist ja auch ziemlich scheiße. Ich würde dir raten, wenn du bei einem Arbeitgeber sitzt, nicht zu sagen, irgendwo bereue ich es, sondern du solltest sagen, ich bereue es absolut und richtig. Ja. Gut, aber Ehrlichkeit ist ja auch richtig. Aber beim Arbeitgeber natürlich sagt man dann, man bereut es. Aber ich fände es auch gut, wenn du generell so sagen würdest für dich. Sonst hat es immer so einen Beigeschmack, naja, so schlecht war es wohl auch nicht. Ja, irgendwo, ja gut, als war ich ja jung. Da war ich 19 Jahre alt und mit 19 Jahren, da ist das Leben für jemanden noch ganz normal. Also da ist es normal, Scheiße zu bauen. Und nicht unbedingt, nein, also nee, es gibt massenweise... Ja gut, aber wenn man in dem Verhältnis gelebt hat, wo ich gelebt habe... Muss man nicht unbedingt, nee, ja gut, aber da muss man nicht unbedingt in die Videothek einbrechen. Nee, das nicht, in die Videothek muss das nicht gewesen. Überhaupt einzubrechen musste man nicht. So meine ich das. Agathe, ich danke dir, dass du es erzählt hast. Ja. Und ich drücke dir die Daumen, lass den... Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, aber du musst ganz mir bitte noch eine Frage noch beantworten, was du gerne machen würdest, wenn du einen Job finden könntest. Ich Raumausstatterin. Raumausstatterin. Genau. Ja. Alles abwechslungsreich. Bist doch eigentlich eine starke Persönlichkeit und da müsstest du doch mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht irgendwas finden würdest und dich nicht durchbeißen würdest. Ja. Ich bin da guter Hoffnung. Jetzt ganz schnell den Gruß. Okay, ich grüße Carsten, Amy und Uschi. Tschüss, Agathe. Okay, tschüss. Ciao. Mike, 22 Jahre, guten Morgen. Hallo Mike. Na, um was geht's? Deswegen hast du mich angerufen. Ich habe angerufen, weil ich Anfang des Jahres einen schweren Verkehrsunfall hatte. Ja. Und da ich mir sicher, dass heute Schlagzeilen zum Thema waren. Ja. Wollte ich das mal erzählen. Warst du schuld an dem Verkehrsunfall? Ja, leider. Mhm. Anfang dieses Jahres? Ja. Mhm. Was genau ist passiert? Ich bin auf einer Landstraße in der Kurve, aus der Kurve rausgeflogen, in den Grünstreifen. Bist du zu schnell gefahren? Das bin ich nicht, das ist das Komische. Also, ich bin nicht zu schnell gewesen, das ist laut im Gutachten erstellt worden, dass ich nicht zu schnell war. Auf jeden Fall aus der Kurve raus, Grünstreifen, und dann ins Schleudern gekommen und dann im Gegenverkehr, frontal. Mhm. Also, dann lag ich erstmal knapp einen Monat im Koma. Mhm. Die Gegenseite, einer davon lag auch Koma ziemlich lange, weil das ältere Leute waren. Wie viele Leute saßen in dem Auto? Zwei. Zwei. Ja, und dann lag einer von denen im Koma, war auch ziemlich schwer verletzt. Aber die haben es jetzt Gott sei Dank geschafft. Und die sind über dem Berg, also die gehen jetzt auch wieder gut. Mhm. Ja, sonst ist immer das alles ein bisschen unruhig gewesen, weil ich habe damals, in der Zeit war so eine Zeit, wo ich wirklich was an Jugendlichen in meinem Alter brauchte, habe ich alles gehabt. Was? Ich habe nicht verstanden. Sprich also, mal ein bisschen deutlicher. Ich, was, sag das nochmal. Also ein Jugendlicher in dem Alter damals, was er brauchte, habe ich alles gehabt. Ich habe einen guten Job gehabt, ich habe gut verdient, ich habe mal ein Auto gehabt, was ich schön fand, ich habe Freundin gehabt, also ich hab, für mich ging es also steil bergauf. Ja, und nach diesem Unfall halt, war das so, dass ich muss jetzt von ganz unten wieder anfangen. Mhm. Also bei diesem Unfall wären nun beinahe drei Menschen gestorben, die beiden alten Leute und du. Du hast den Unfall verursacht. Ja. Das gab dann sozusagen einen Frontalzusammenstoß. Mhm. Den alten Leuten geht's wieder gut. Ja, die Umstände entsprechend. Also denen geht's gut, halt nicht so wie es sein sollte, aber. Was heißt denn das? Sind die. Haben die jetzt schwere Nachfolgen von. Nein, das Gott sei Dank nicht. Keine schweren Folgeschäden. Hast du schwere Folgeschäden? Ja, ich habe eine Behinderung. Eine was? Eine Behinderung? Ja. Mhm. Wenn nämlich welche? Ich habe meinen linken Arm kann ich nicht mehr bewegen. Ja. Zu was bist du verurteilt worden? Verurteilt, ich sag mal, ist noch ziemlich milde gewesen. Ich habe 2 Jahre Bewährung gekriegt. Mhm. Wie lautete denn das Urteil? Weswegen bist du verurteilt worden? Ich denke, es war halt schwere Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung. Körperverletzung. Ja, und war ja auch ziemlich schlimm, sag ich mal. Aber wie seltsam, wenn du sagst, du bist nicht zu schnell gefahren. Nein, ich bin nicht zu schnell gefahren, aber das Gutachten wird nicht anerkannt bei solchen Sachen. Wird nicht anerkannt? Nein. Also ging man davon aus, dass du noch zu schnell gefahren bist? Ja, genau. Also es ging ja darum, vor Gericht, der Richter hat mir das gesagt, der hat gesagt, da meine Vorurteile, also Vorstrafen schon so groß waren. Was waren das für Vorstrafen? Ja, halt zu schnell die ganze Zeit mal. Ach so, du warst wegen Verkehrsdelikte schon verurteilt? Ja. Und wegen zu schnell fahren? Ja, ich habe schon mal 3 Monate Führerschein gehabt, deswegen. Ach so, na gut, dann ist natürlich klar, dass man dir das dann nicht abnimmt. Genau. Also, jetzt kann ich dich ja im Nachhinein ganz normal fragen. Bist du da zu schnell gefahren? Ich sag mal, ich weiß so weit bis zum Grünstreifen, dass ich knapp 90 war. Und wie schnell durfte man fahren? Man durfte 70 fahren. Mhm. Na gut, also bist du zu schnell gefahren. Zu schnell, ja, ist richtig. Also dort. Und jemand, der so ein Raser ist, hat natürlich auch ein ganz anderes Gefühl und über- oder unterschätzt. Ja. Situation. Ja, sicher, das stimmt. Das ist richtig. Oder sich selbst. Das ist richtig, ja. Das stand in der Zeitung. Das stand in der Zeitung, ja, im Radio. Und du kamst natürlich begründeterweise nicht gut weg, ne? Als, nee, überhaupt nicht. Wenn du schon den Ruf hattest, dass du ein Raser bist. Ja. Mhm. Wie ist es heute? Wie stehst du zu der ganzen Sache? Ja, das hört sich ein bisschen blöd an. Ich sag mal, ich habe durchgelernt durch den Unfall. Ich habe durchgelernt, ich kann andere Leute damit sehr schwer verletzen. Und du kannst nicht nur andere Leute schwer verletzen, sondern töten. Genau. Mhm. Und von daher bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Ich meine, ich kann jetzt sowieso kein Auto, ich darf ja sowieso nicht. Mhm. So ist es nicht. Aber ich sag mal, es ist für mich noch keine Zügung, wenn ich heute im anderen Auto sitze, einen Kollegen zum Beispiel, und der sagt mal schneller, stört mich das nicht. Das heißt, ich meine jetzt schneller mit ab 200 schneller. Also du bist jetzt verurteilt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Genau. Zu was bist du verurteilt worden? Ja, ich habe 8000 Mark Strafe gekriegt. Mhm. Führerschein ist ein Jahr weg. Ja, und dadurch, dass... Nur ein Jahr? Ja, nur ein Jahr. Das ist richtig. Und 8000 Mark ein Jahr und was noch? Das war's? Das war's, ja. Unglaublich. Und das ist wirklich unglaublich. Weißt du, ich würde dir den Führerschein ganz wegnehmen. Das wären viele Leute. Mhm. Findest du es auch? Eigentlich, wenn du so ganz objektiv das beurteilen solltest, würdest du dir selbst auch den Führerschein ganz wegnehmen? Wenn du Richter wärst? Wenn ich Richter wäre, würde ich es wahrscheinlich tun. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich Richter wäre, müsste ich ein bisschen weiter denken als nur den Führerschein. Mit dem Führerschein hängt mein Job zusammen. Ich habe meinen Job verloren. Ja, aber das hast du selbst verschuldet. Das ist halt so. Das muss dann halt ausbaden. Das finde ich weniger schlimm, als wenn du Leute tötest oder schwer verletzt. Was ist das für ein Job? Was ist das für ein Job, den du hattest? Ich bin LKW-Fahren. LKW-Fahren, mhm. Ja. Und ich sag mal, Könntest du denn rein theoretisch überhaupt wieder fahren mit deinem behinderten Arm? Ich könnte fahren, ja. Mhm. Ich könnte mal, ich sag mal. Hast du mit diesen Leuten eigentlich mal, die du da so schwer verletzt? Wie alt waren die eigentlich, die beiden alten Leute? Die waren so um die 50. Ja, leider waren sie auch nicht so alt. Hast du mit denen mal geredet? Das ist das Problem, ich kann das nicht. Bitte? Ich kann's nicht. Kannst du es nicht oder lassen die dich nicht an sich ran? Nee, ich trau mich das gar nicht. Ach, du bist auch noch feige? Ja. Na toll, du bist ein Radler und bist feige. Ja, leider. Wie leider? Kann man da nichts gegen tun? Kann man sich selbst nicht in den Arsch treten? Du, das habe ich schon versucht. Ich war schon kurz davor. Ich stand schon über der Tür bei denen, aber ich kann's nicht. Schwache Leistung, ne? Ja, das tut mir so weh, dass ich das gemacht habe, deswegen. Ja, aber was meinst du, wie wichtig das für die Leute vielleicht wäre, das zu hören und wie letztendlich wichtig für dich das auch ist, dieses zu sagen und wie gut du dich dann hinterher auch fühlen wirst? So bist du einfach der Loser. Ja, das bin ich so oder so schon jetzt. Ja, aber wenn du so etwas fertig bringst, steuerst du so ein bisschen dagegen und kriegst für dein eigenes Selbstverständnis auch ein paar Pluspunkte. Ja, das ist richtig, hast du recht. Ich verstehe auch nicht wirklich, wie man so ein Waschlappen sein kann, dass man da vor der Tür steht und wieder weggeht. Ja. Verstehe ich nicht. Ich sage ja, Leute, die in der Lage nicht sind, die können sich das nicht vorstellen, was für Angst dann da steht. Weil, doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass das super heftig ist. Aber ich will mir auch vorstellen können, dass man dann sich selbst einen Ruck gibt und sagt, okay, jetzt muss ich ja durch, jetzt klingel ich und ich mach's. Und wenn sie mich rausschmeißen, schmeißen sie mich raus. Ja. So, wenn du so feige bist, da hinzugehen, warum schreibst du denen denn nicht? Ja, schreiben habe ich mir auch schon gedacht. Mein Arzt hat mir schon gesagt, dass er mir dabei helfen würde. Ja. Dass ich mir selber helfen würde auch. Ja. Aber? Ja, die Überwindung ist wieder. Ach Mensch, Mike, also hör mal auf. Das ist ja eine Jammerei ohne Gleichen bei dir. Ja. Ich sag mal so, es ist... Was bist du denn für ein Weichei? Das ist ja furchtbar. Domian, ich tue mich selber so mit Leiden ohne Ende. Ja, das höre ich schon. Das ist ja ätzend. Ja, und ich bin einer geworden, der wirklich nicht mehr aufs Tür rausgeht. Was? Ich gehe nicht mehr raus. Ich habe auch keine Lust mehr rauszugehen. Ich hänge den ganzen Tag zu Hause rum. Seitdem? Und seitdem. Mhm. Hast du irgendwelche Leute noch, Freunde? Ja, ab und zu kommen mal ein paar vorbei, aber... Was ist mit der Freundin, die du hattest? Die ist auch weg? Ja, die ist auch weg. Mhm. Eltern? Ja, Eltern habe ich, aber ich sag mal, das ist auch... Ich sag mal, mit meinen Eltern ist das so gewesen, das ist eine Geschichte vorher schon gewesen. Ich habe mit denen nicht so gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Also im Klartext, du bist sehr isoliert im Moment. Ja. Mhm. Du bist doch krankgeschrieben wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, mhm. Ich bin immer noch krankgeschrieben. Mhm. Wie denkst du denn jetzt auch über beruflich über deine Zeit später nach? Willst du wirklich wieder auf den Lastwagen oder? Ich würde gerne wieder fahren, ja. Mhm. Es hört sich scheiße an, ich weiß, aber für mich ist Fahren und Rumkommen ist für mich alles gewesen immer. Mhm. Vielleicht wäre für dich aber auch ganz gut, wenn du so fertig bist und selbst den Hinter nicht hochkriegst. Ja. Vielleicht hängen da ja noch viele andere Probleme dran, die ich jetzt gar nicht so erahnen kann in dem kurzen Gespräch, dass du dir mal vielleicht professionelle Hilfe suchst. Bei einem Psychologen. Ja, ich bin schon mal ein Psychologen. Du bist ein Psychologe? Ja. Ja. Ich muss einmal im Monat hin. Das ist zu wenig. Ja, ist zu wenig vielleicht, aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie das ist, als Jugendlicher zum ersten Mal zum Psychiater zu gehen. Ja. Und es war wirklich schon eine Überwindung, das erste Mal hinzugehen. Ja. Ich tue es durchziehen jetzt. Okay, dann hoffe ich, dass du es auch schaffst und hoffe vor allen Dingen, dass du die anderen Sachen schaffst. Ja, das hoffe ich auch. Und dafür brauchst du, sage ich jetzt nochmal, kein Psychiater. Diesen alten Leuten, also was heißt die alten Leute, diesen Leuten, diese Leute um Entschuldigung zu bitten. Und wenn du dich wirklich hinsetzt und einen Brief schreibst, das ist das Wenigste, das Allerwenigste, was du machen kannst. Da würde ich, wenn ich dein Psychologe wäre, keine Entschuldigung gelten lassen. Da würde ich dich treten, bis du das machst. Ja. So, Mike. Jo. Alles Gute, dennoch, von Herzen. Das wünsche ich dir auch, Domian. Danke dir herzlich. Auf Wiedersehen, Mike. Jo, ciao. 1:40 Uhr, 13 Sekunden, kleine Pause. Und 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir live hier im Radio reden möchtet. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Yvonne begrüße ich herzlich und Yvonne ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Hi. Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich noch zu einer ganz alten Sendung von dir, und zwar meine dunkelste Seite. Ja, vor ein paar Wochen haben wir das gemacht. Ja, schon ein bisschen länger, letzte Woche war das. Und zwar ist es bei mir, dass ich, am Tag bin ich Hausfrau und Mutter, ganz konservativ, und nachts arbeite ich für eine Telefon-Sexline. Hausfrau und Mutter? Ja. Von wie vielen Kindern? Eins. Ein Kind, wie alt? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Alleinerziehend? Nicht mehr. Ich habe geheiratet vor 2 Monaten. Weiß dein Mann von deiner dunklen Seite? Ja, mein Mann betreibt das selber am Wochenende, und zwar auf einer Gayline. Ach. Ja. Also habt ihr beide dunkle Seiten, die für euch aber gegenseitig gar nicht so dunkel sind? Nein, für uns gegenseitig überhaupt nicht. Also es gibt auch ganz wenig, die das eigentlich wissen. Im Grunde nur, bei mir sind es wirklich nur meine Eltern. Wie lustig, wie habt ihr euch denn das offenbart? Wie ist das gegenseitig kommuniziert worden? Wie ist das rausgekommen? Ja, also eigentlich wussten wir es von Anfang an. Bei uns war es ein bisschen so aus Geldnot. Und natürlich bei mir aus mangelnder Zeit, dass ich am Tag irgendwie einen Job annehmen kann. Mhm. Mein Mann ist übrigens LKW-Fahrer, genau wie dein letzter Gast da. Und deswegen kann ich halt am Tag nicht arbeiten gehen. Dann hatte ich irgendwann mal in der Zeitung eine Annonce gelesen, dass sowas gesucht wird. Und ich dachte, versuch's einfach mal. Kanntest du da deinen jetzigen Mann schon? Ja. Ja, und dann hast du ihn... Das war eine Woche nach unserer Hochzeit, also ich bin da noch gar nicht so lange. Ach so. Das heißt, du machst das erst ein paar Wochen quasi. Ja. Und ich hatte ihn dann doch gefragt, ob sowas für ihn okay wäre. Aha. Und dann haben wir ein bisschen geredet darüber. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste, dass man darüber redet. Ja, klar. Und wie lange macht er das schon auf der Gayline? Das ist auch ganz, ganz frisch. Auch ganz frisch. Und dann hat er gesagt, ja, okay, kannst du machen, gute Idee. Ich mach's bei den Schwulen, oder wie? Ja, das kam einfach so irgendwie durch meinen Chef. Irgendwie hatten wir dann mal Just for Fun auf einer Gayline angerufen, zusammen. Einfach mal zu hören, ja, mein Mann und ich. Guck mal, ich kenne sowas ja nicht als Frau. Und wollte mal hören, was da überhaupt so los ist. Und hatte ja auch irgendwie jemanden dran, und da hat er Spaß dran gehabt. Und da hatte ich, also Spaß in dem Sinne, er ist jetzt nicht bisexuell, also er ist schon hetero. Und also einfach so, ne? So, halt, fand er witzig. Und dann hat er gesagt, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, genau, da hat man drüber gesprochen, da hatte ich meinen Chef mal drauf angesprochen. Und dein Chef betreibt auch Gaylines? Nee. Aber der Bekannte, also es ist ja so in diesem Milieu so ein bisschen, ne? So, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Ich weiß, dass viele Sexanbieterinnen, mit denen habe ich größtenteils bisher geredet, das von zu Hause aus machen, aus ihren vier Wänden. Hast du auch? Dann sitzt du im Wohnzimmer und machst die heterosexuellen Männer heiß, und dein Mann sitzt im Schlafzimmer oder wo auch immer und macht die schwulen Männer heiß. Ja, genau. So sieht's aus. Das also bei ihm nur am Wochenende. Nur am Wochenende. Mhm. Also auch ganz witzig, und zwar haben wir zwei Leitungen zu Hause. Mhm. Und ich hatte mal sein Telefon mit meinem verwechselt. und hatte dann Mann dran. Das wollte der aber gar nicht hören, ne? Nee, er hat sich auch total gewundert. Ich dachte, Mensch, du hast bestimmt die falsche Nummer gewählt. Und weiß ich auch nicht, wir sind total ins Gespräch gekommen. Und sein Kunde ist im Endeffekt dann mein Kunde geworden, weil der Mann war auch schon 20 Jahre verheiratet. Aha. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil, ne? Ja, ich verstehe schon. Ja, und er war schon 20 Jahre verheiratet mit einer Frau und hatte dann irgendwie auch irgendwo seine schwule Seite da entdeckt. Mhm. Und so kam das. Und naja, was mein Kunde? Und hat mich jede Nacht angerufen. Also, ganz witzig. Du machst das jede Nacht? Jede Nacht. Du bist jetzt auch im Dienst quasi? Ja, jetzt auch. Hast aber gerade mal die Leitung belegt? Ja, ich hab ja mehrere Telefone. Die andere Leitung ist mit einer Kollegin von mir belegt, dass es jetzt gar nicht klingelt. Also. Ach so, aber die Kollegin sitzt auch wieder in der anderen Wohnung irgendwo. Sie sitzt bei sich zu Hause. Ich kriege jetzt das Telefonat umsonst mit dir, ne? Bitte? Ich kriege jetzt das Telefonat mit dir umsonst. Ja, das ist doch umsonst. Aber du bist ja sowieso, glaube ich, auch schwul, ne? Ja, aber ich bin in Frauen... Bist du schwul oder bi? Ja, doch eher bi. Ah, das finde ich gut. Renner, er ist bi. Juhu, sagst du. Sie findet dich nämlich so knuffig. Das ist ja sehr nett von dir. Ach, du hast Besuch. Bitte? Du hast Besuch. Nein, ich habe sie auf der anderen Leitung. Ich habe auf dem anderen Ohr ein Headset. Ach so, alles ganz kompliziert. Ja, alles ganz kompliziert ist es nicht. Sag mal, wenn ihr dann am Wochenende beide arbeitet, ne? Dein Mann in dem einen Zimmer und du in dem anderen Zimmer. Mhm. Wie wirkt sich das denn so auf euer Privat- oder euer Sexleben aus? Also es ist ganz interessant. Also ich habe gerade dadurch irgendwie auch ganz neue Seiten an mir entdeckt. Zum Beispiel, also jetzt, ich habe gemerkt, dass ich devot bin. Mhm. Und eher wirklich eher dominant. Und das war eigentlich ganz gut, weil irgendwie, das gab jetzt so den letzten Kick noch, sag ich mal. Mhm. Und es ist auch wirklich so, dass es gerade so im Sexleben wirklich, dass du da auch noch Anregungen holen kannst. Das heißt, das macht dir sogar Spaß. Ja, das ist nicht, du reißt es nicht einfach so runter und strickst dabei oder putzt die Wohnung, sondern du bist dabei. Bist du erregt dabei? Also es kommt drauf an, wenn ich habe. Es sind ja viele 0815 Kunden, die schon vorher schön dabei sind. Ich weiß nicht, wie welche Wörter ich jetzt in den Mund nehmen darf um die Uhrzeit. Auf jeden Fall, die da so richtig schön dabei sind und dann anrufen und dann, sag ich mal, so die letzten 3 Minuten sich dann noch gönnen. Mhm. Und da ist es natürlich nicht so. Aber es gibt dann wirklich Männer, die eine super interessante, super tolle Stimme haben und dann auch richtig schön kreativ sind. Da ist das schon so, dass du da manchmal schon so ein bisschen, ne? So Obst, ne? Du bist ja auch noch relativ neu in dem Gewerbe. Vielleicht verändert sich das auch. Hast du jetzt? Bei meinen Kolleginnen ist das genauso, die jetzt aber auch schon wirklich jahrelang da sind. Hast du dich denn jetzt in den ersten Tagen, Wochen auch schon mal während eines Gesprächs auch selbst befriedigt? Ja, habe ich auch schon. Hast du auch schon? Mhm. Und da ist dein Mann nicht eifersüchtig? Ja, das weiß mein Mann nicht. Ah. Wie steckt der das denn weg, wenn der nun überhaupt nicht ein bisschen bi ist? Kotzt den das denn nicht an, da sowas zu machen? Also, am Anfang fand das ziemlich, witzig, nee, richtig ankosten tut sie nicht. Es ekelt ihn ja nicht an. Es war vielen Männern ja so, das weiß ihr vielleicht auch, dass, wenn Männer, die stockhetero sind, dass da wirklich so ist, dass die sich davor ekeln, ne? Mhm. Aber mein Mann ist es irgendwie anders. Also, er ist auf keinen Fall irgendwie bi oder so. Ich habe ja auch schon mal versucht, das ein bisschen wach zu kitzeln, weil ich mag das nämlich alles eigentlich ganz gerne, wenn Männer bi sind. Mhm. Aber, gar nichts. Also er steckt das so weg? Und ja, genau, aber in ekelt es das nicht an. Er macht das ganz professionell und es erregt ihn nicht, während er es macht, aber es ekelt ihn auch nicht. Mhm. Wie viel Geld verdienst du denn, wenn ich das fragen darf, nebenher auf diese Art und Weise, in der Woche oder so? Im Monat kann ich jetzt sagen, es ist ganz unterschiedlich. Kommt drauf an, wie viel ich arbeite, zwischen 2500 und 4000 Mark. Gut, aber so viele Monate hast du ja noch nicht hinter dir. Nee, zwei. Eben. Also die erste waren dann nur eine Woche und hatte ich irgendwie 1000. Im letzten Monat hatte ich... Bei wie vielen Stunden Arbeit pro Tag? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich sitze ja also eigentlich die ganze Nacht von abends unterschiedlich 18 Uhr bis morgens 4 oder 6. Echt so lange? Aber dann ist es doch auch anstrengend. Du hast ein kleines Kind von 2 Jahren. Da musst du ja auch wieder früh aufstehen und alles machen. Das ist total anstrengend. Ich stehe auf um 9, also so 2, 3, 4 Stunden Schlaf und dann schlafe ich nachmittags noch mal 2, 3 Stunden und dann geht das aber. Mhm. Dann habe ich auch meine Stunden, die ich... Das weiß niemand, außer jetzt dein Mann und die Kollegin. Und meine... Dass ich hier anrufe, oder? Nee, dass du dieses machst. Das macht auch meine Eltern wissen es noch. Die Eltern wissen es auch? Mhm. Meine Eltern sind total offen und super tolerant, also bei meinen Eltern ist das gar kein Problem. Die haben nicht die Nase gerumpft, dass du es erzählt hast. Naja, die fanden es erst komisch. Es ist ja auch ein Milieu, wo man normal nichts mit zu tun hat. Dann geht es ja gleich weiter, wird ja gleich weiter gedacht. Das nächste ist dann Prostitution. Also es ist ja für mich ist es auf jeden Fall auch eine Art der Prostitution. Würdest du denn dir vorstellen können, auch weiterzugehen? Oder? Nein, ich habe eine Kollegin, die arbeitet auch als Prostituierte und die hatte damals auch ihr eigenes Modell. Und die hat es mir schon mal angeboten, aber ich glaube, in dem Augenblick, wo ein Mann mir Geld in die Hand drückt, dafür würde ich mich schmutzig fühlen. Das kann man nicht sehen, das steht auch gar nicht so dabei. Würdest du denn einen kleinen Schritt weitergehen und beispielsweise vor so einer Webcam arbeiten? Ja, ich würde es tun. Mein Chef, der hat auch im Internet was. Und hat er auch schon so angedeutet, aber man möchte das auf gar keinen Fall. Ah ja, da ist er dann auch fies vor. Das mag er nicht. Ja, nee, das möchte er nicht. Ja. Es ist aber dann auch okay. Ich denke, dass viele Männer da auch schon was gegen hätten, dass ihre Frauen am Telefon Sex haben mit anderen Männern. Absolut. Und also, hätte ich auch was gegen. Ja? Wenn du mit mir zusammen bist, käme das nicht in die Tüte. Käme nicht in die Tüte. Käme nicht in die Tüte, Yvonne. Nicht in die Lümmeltüte. Absolut nicht. Ja gut, aber ihr beide habt euch arrangiert und das ist ja dann, das ist die Hauptsache, dass ihr da nicht Stress miteinander bekommt, deshalb. Nee, das ist vollkommen okay. Vor allen Dingen, wenn wir am Ende des Monats auf unser Konto gucken, ist es noch besser. Natürlich, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Das sind 4.000 Mark sind es immerhin da, ne? 4.000, 5.000 Mark. Also ich wollte da sowieso mal auch ein bisschen mit aufräumen, mit dem Vorteil, was du meinst von wegen Stricken oder so. Das ist, haben wir ja eben eigentlich schon was geklärt. Ne? Gibt's auch alles. Ja, gibt es auch, kommt auf den Kunden an. Ja. Aber es gibt auch, es gab auch schon Situationen, das gebe ich auch zu, da habe ich mit meinem Mann geschlafen, während ich mit dem Kunden gesprochen habe. Das würde den Kunden vielleicht auch heiß machen, ne, wenn das gewusst hätte. Das wollte ich euch dann nur mal sagen. Ach so, das heißt also, die Leute sollen sich das durchaus dann denken, wenn sie demnächst mal bei dir oder bei Kolleginnen anrufen. Ja, es sind viele Männer, die, also so aus meinem Bekanntenkreis, wenn mal so eine Diskussion aufkommt, dann redet sich auch so darüber, ja, ohne dass ich jetzt sage, dass ich dafür arbeite. Die dann aber auch der Meinung sind, es müssen alles dumme Männer sein, die da anrufen und die müssen sowieso das verarscht werden. Aber im Grunde ist es nicht so. Also bei manchen schon. Ich dachte vielleicht der größte Teil, aber bei mir auf jeden Fall nicht. Yvonne. Ja, du mir. Alles Gute. Dir auch. Auf Wiederhören. Okay, ciao. Marco, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Marco. Hallöchen. Dein Thema. Mein Thema ist folgendes. Und zwar, ich habe eine Freundin, und die ist heute 17 geworden. Und deswegen dachte ich, rufe einfach auch so mal an, weil ich da mit jemand sprechen wollte, mit dem ich eigentlich nur mit niemand sprechen konnte. Also von den Freunden her, das ist mir recht unangenehmes Thema. Und zwar, es geht darum, meine Freundin, die ist ziemlich schüchtern. Marco? Ja? Eine Bitte, mach bitte das Radio leise. Also ich habe gar kein Radio. Du hast gar kein Radio. Irgendwas piepst da so seltsam. Irgendwas piepst da. Und sprich etwas lauter noch. Oder geh näher ran an den Telefonhörer. Okay, ist es so besser? So ist es sehr schön, ja. Okay, zwar, es ist so, ich bin mit meiner Freundin schon 2 Jahre zusammen. Und die ist ziemlich schüchtern aufgewachsen. Jetzt ist es so, dass wir jetzt vor circa einem halben Jahr das erste Mal hatten, ich übrigens auch, und dass mir zwei, das hat zwar schon Spaß gemacht, so, sie sagt es auch zu mir. Allerdings ist es so, dass sie Orgasmusprobleme hat. Also sie hat zu mir selber gesagt, sie hat noch nie einen Orgasmus erlebt. Sie weiß gar nicht, was das ist. Also auch nicht, wenn sie mit sich alleine Spaß hat. Genau, ja. Und meinst du, wie viele Frauen 30, 40 Jahre alt sind und das noch nicht erlebt haben? Bitte? Ich sag, was meinst du, wie viele Frauen 30, 40 oder 50 Jahre alt sind und das noch nicht erlebt haben? Ja, erzähl mal weiter. Ja, und zwar, jetzt ist das halt für mich auch ein ziemliches Problem, weil ich meine, wenn ich weiß, dass meine Freundin nicht ihren Höhepunkt erreicht, dann ist das ja ziemlich, dann ist das für mich auch... Gut, Marco, aber ihr beide seid super jung und ihr habt vor einem halben Jahr erst zum ersten Mal miteinander geschlafen. Ja. So, ich glaube, dass ihr da wirklich ganz ruhig rangehen solltet und euch Zeit lassen solltet, um eurer Sexualität wirklich auch so die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Das fällt ja nicht so von heute auf morgen vom Himmel, dass das alles so einfach geht mit der Sexualität. Das ist ein Herantasten, ein Ausprobieren, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit sich gehen lassen. Und ich würde mir da jetzt an der Stelle noch überhaupt gar keine Sorgen machen. Sondern das Ganze in Ruhe, ohne Druck angehen lassen. Und ihr auch durchaus Mut zu sprechen, dass sie das auch, wenn sie sich selbst befriedigt, das auszuprobieren, dass sie sich dafür nicht schämen muss, wenn sie sich selbst befriedigt. Sprecht ihr da so offen drüber? Ja, also ich versuche alles immer so offen wie möglich mit ihr drüber zu sprechen, aber da ich auch nicht gerade der offene Mensch bin, aber ich zwinge mich selber darüber zu sprechen, weil ich finde es in der Beziehung wichtig, dass man darüber spricht, wenn man alles so in sich reinfrisst und nichts sagt und dann kann das nicht funktionieren. Genau, ja. Und das ist halt für mich schon sehr wichtig, dass man darüber spricht. Wie oft habt ihr denn jetzt im letzten halben Jahr miteinander geschlafen? Das waren jetzt 4 Mal. Ja, siehst du. Also da muss noch viel, viel geübt und trainiert werden. Also nochmal, absolut kein Grund zur Panik. Macht's euch richtig gemütlich und richtig schön. Lasst es ganz langsam angehen. Die Zärtlichkeit muss an allererster Stelle stehen, auch von deiner Seite aus, wie du mit deiner Freundin umgehst. Und da bin ich sicher, dass das funktionieren wird. Ja, ich merke auch, dass sie sich auch Mühe gibt. Also wo ich sie kennengelernt habe, sie war sowas von schüchtern. Also sie war sie hat sich nicht mal traut, mich zu umarmen oder mich mal in den Arm zu nehmen und so. Und so jetzt im Laufe der Zeit, ich habe denen auch gesagt, du Schatz, das muss, das versucht er halt. Also ich glaube auch, dass du ihr auch noch so sagen musst, dass sie sich selbst darüber keinen Kopf machen soll und sich selbst nicht unter Druck setzen soll. Ne? Sondern lass es einfach ganz langsam angehen und dann bin ich ganz optimistisch. Ja. Marco, alles Gute. Alles klar. Du. Tschüss. Ciao. Dustin, nicht Hoffmann. Oh, es ist wahrscheinlich ein übler Scherz, den man immer mit ihm macht. 15 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, Domian. Dustin, um was geht's? Also ich habe gegen 23 Uhr mit meiner Freundin Tina Schluss gemacht. Ja. Und ich wollte jetzt auf diesem Wege sagen, weil ich denke, dass sie gerade deine Sendung hört, dass ich sie über alles liebe und ja. Warum hast du denn die Schluss gemacht, wenn du sie über alles liebst? Weil wir ungefähr 100 Kilometer auseinander wohnen und die Eltern halt gegen unsere Beziehung sind. Also ihre Eltern, meinerseits eher weniger. Ja. Deshalb hast du Schluss gemacht? Ja, weil mir das ziemlich weh tut. Weil wir halt auch schwer Kontakt haben und alles. Wie alt ist sie? Sie ist auch 15. Auch 15, Das ist natürlich schlecht, wenn die Eltern dagegen sind. Genau. Und ich wollte ihr halt sagen, dass ich alles liebe und das gerne zurückziehen würde und nochmal eine Chance bei ihr gerne hätte. Das hört sich gut an. Wie hast du den Schluss gemacht? Und per Telefon? Via SMS, das war. Ach, man macht doch nicht per SMS Schluss, Mann. Ja, das macht doch nur Nadel. Aber doch nicht ihr. Ja, ja. Das war ja auch klar, dass es ein bisschen blöd war. Und du bist sicher, dass Tina zuhört? Ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Also Tina, er hat dich sehr lieb. Nein, er liebt dich. Er liebt dich. Das ist noch mehr als Liebhaben. Genau. Und das war eine Kurzschlusshandlung vorhin oder eine nicht bedachte Handlung von dir, dass du Schluss gemacht hast. Genau, das war vollkommen dumm. Und du musst jetzt sehen, oder ihr beide müsst euch jetzt zusammenraufen und gucken, dass ihr die 100 Kilometer irgendwie überwindet und euch auch gegen die Eltern... Das schaffen wir. Finde ich gut, deine Einstellung. Wenn man das will und man sich richtig liebt, auch wenn man so jung ist, schafft man das auch. Und ich finde es auch immer... Warum sind die Eltern denn gegen dich? Das möchte ich... Das hat mit einem in Anführungszeichen Vorgänger von mir zu tun. Worauf ich jetzt nicht eher eingehen möchte. Aber damit hast du gar nichts zu tun. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Also umso ungerechter und gemeiner ist es. Ja, genau, das ist das Problem. Also du hast nie dich mit denen gestritten oder du hast nicht goldene Löffel geklaut oder irgendwas? Die wissen auch gar nichts von mir im Prinzip. Und wie wär's mal, wenn du versuchen würdest, da dich vorzustellen? Oh, das wäre ganz schlimm. Ja? Ich denke, das würde in die Hose gehen. Oder wenn du mal... Schade, jetzt haben wir nicht mehr genügend Zeit, das gut zu bereiten. Oder wenn du denen mal einen Brief schreiben würdest und dich per Brief vorstellen würdest. Das wäre eine Idee, aber da müsste ich erstmal Tina zu befragen. Ja, natürlich, das muss mit Tina absprechen. Ja. Aber ich will nur in die Richtung, dass das Eis ein bisschen aufgebrochen wird. Ja. Das wäre ja schon mal ganz toll, wenn du mit den Eltern klarkämst. Dann wäre die Entfernung von 100 Kilometer ja das kleinste Übel, das kleinere Übel. Also Tina, verzeih es ihm, er scheint dich wirklich sehr zu lieben, wie ich das so aus der Stimme von ihm höre. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Das sind knapp 4 Monate, aber wir sind erst seit 2 Wochen zusammen, anderthalb, 2. So, und wenn sie heute Abend nicht zugehört hat, heute Nacht jetzt gerade nicht zugehört hat, musst du morgen anrufen oder SMSen wieder. Mach ich. Anrufen, nicht SMSen. Anrufen ist immer besser als direkter. Ja, ist klar. Alles Liebe, Dustin. Okay. Tschüss. und Respekt an deine Sendung, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da mit einer, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Morgen auch wieder im WDR-Fernsehen und hier im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht und sage Tschüss und bye bye. Bis morgen.